1 live. Absolut Aachen. Ich mit dir reden, wie mit keinem von meinen Homies. Und warum checkst du mich besser als was geht ab? Wenn alles du dann sagst, du bist neue strenge halbe Medizin. Du bist so krass, ich hätte dich küssen sollen. Ja, das sag ich jetzt, warum hab ich's nicht gemacht? Ey, ich will dich hören, ich mach's beim nächsten Mal dann. Und wenn du willst, dann mach ich's gleich gut. Was geht ab, Aachen? Weil du denkst so schön. Ja, du denkst so schön. Und ich kann nicht denken, wenn ich bei dir bin. Ja, ich kann nicht denken, wenn ich bei dir bin. Weil du denkst so schön. Ja, du denkst so schön. Und ich denk, ich hätte dich küssen sollen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal dann. Ich schwör, wir machen das Café, dann wenn wir alt sind. So mit Blaubeermuffins und belgischen Waffeln mit Eis. Irgendwo im Hinterhof, im Bergamo, Hauptsache Sonne, Sonne, Meer und Berge nicht weit. Ja, ich meine, es ist Zeit, ich bin nur ein Spinner und Träumer. Grad, ich brauch dich, bitte kannst du mich heilen. Ja, weil ich glaub, du bist die stärkste Medizin. Sind deine Eltern Apotheker? Könnt ihr mit mir singen? Du denkst so schön, lauter. Du denkst so schön. Und ich kann nicht denken, wenn ich bei dir bin. Ja, ich kann nicht denken, wenn ich bei dir bin. Weil du denkst so schön. Ja, du denkst so schön. Ich denk, ich hätte dich küssen sollen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt fahr ich dich nach Hause. Ich verlangsam, bis wir da sind. Ich verlangsam, weil wir haben nicht viel Zeit. Ich wünsch, das wäre weiter, wenn. Ja, leider ist es gar nicht so weit. Ja. Und jetzt fahr ich dich nach Hause. Ich verlangsam, bis wir da sind. Ich verlangsam, weil wir haben nicht viel Zeit. Ja. Ich wünsch, das wäre weiter, wenn. Könnt ihr einmal mit mir singen? Komm, alle singen! Ja. Weil du denkst, so schön lauter. Du denkst, so schön. Und ich kann nicht denken, wenn ich bei dir bin. Ja, ich kann nicht denken, wenn ich bei dir bin. Weil du denkst, so schön. Ja, du denkst, so schön. Und ich denk, ich hätte dich küssen sollen. Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Ey, was geht ab? Wie geht's euch? Mein Name ist Aaron, das ist Jan. Und ich habe eine Frage. Ich weiß, es ist früh am Morgen, aber könnt ihr ein bisschen springen? Ein bisschen machen. Atmen. Weil ich lern jeden Tag aufs Neue, was ich morgen dann vergessen kann. Leere Worte in den fünf üblichen Messengern. Ich kenne meine Freunde, aber zähl die an zwei Händen ab und mach nur, was ich gerne mach. Und trotzdem will ich überall dabei sein. Ich glaub, ich brauch ein Porsche. Ich will dir wirklich zuhören, aber leider keine Chance, Bro. Ich weiß, heute ist Party. Wir haben lange drauf gewartet, aber mir fällt gerade ein, ich habe lange nicht geatmet. Ja, ich bleib im Auto, hör den Song zu Ende. Ich nehm mir 2 Minuten Zeit, in denen ich an dich denke. Weil ich glaub, der ganze Wahnsinn bringt ein Fisch um die Ecke. Und deshalb muss ich atmen, alle Haare, komm schon. Atmen. Wach und kann ich schlafen, Sorgen häufen sich, weil viele Leute was von mir erwarten. Ich bin blessed, das will ich überhaupt nicht hinterfragen. Aber ab und zu hab ich da so ein Gefühl in meinem Magen, dass manche Dinge nicht für immer sind. Ich kann mich manchmal nicht erinnern an heute Morgen. Wenn Mama fragt, wie es mir geht, sie macht sich Sorgen. Hab ich wieder ganz vergessen zu antworten. Ich will überall dabei sein, ich glaub, ich brauch ein Porsche. Ja, ich will dir wirklich zuhören, aber leider keine Chance, Bro. Ich weiß, heute ist Party, wir haben lange drauf gewartet. Aber mir fällt gerade ein, ich hab lange nicht. Ja, ich bin bleib im Auto, hör den Song zu Ende. Ich nehme zwei Minuten Zeit, in denen ich an dich denke. Weil ich glaub, der ganze Wahnsinn bringt euch schon um die Ecke. Und deshalb, ich will euch hören, Aachen, alle komm! Ey. Atmen, atmen, atmen, lauter. Atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, atmen, ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, geht's euch gut? Seid ihr gut hergekommen? Ey, okay, erstmal ganz vorneweg, ich weiß, es ist verdammt früh am Morgen. Wer war schon mal so früh auf einem Konzert von euch, ganz ehrlich? Crazy. Will ich meinen. Jan und ich haben tatsächlich letztes Jahr ein Festival gespielt. Highfield, glaube ich. Da haben wir um 11.30 Uhr gespielt. Das war sehr crazy, aber da war die Energie trotzdem da. Yes. Und ich weiß, das Wochenende ist in den Knochen. Aber wir haben heute einen wunderschönen Tag vor uns, ein wunderschönes Konzert. Nachher kommt noch Zati. Und deswegen, wir machen ja ein bisschen Vorbereitung. Und falls ihr Bock habt, seid ihr herzlich eingeladen, mitzusingen, mitzumachen, wenn ihr die Songs kennt. Der nächste heißt Fallen für immer, ne? Warum hast du mich aufgefangen? Ich wollte fallen für immer. Wir werden wieder wahr. iPhone 5, kippe mit dem Stuhl auf ins Leitung. Mir wird viel gesagt, ich hab mich daran gewöhnt. Ich weiß, so viel Rauch in der Luft ist nicht heiß. Panik und Lärm jeden Tag überall. Und da war mal endlich eine Stille in deinem Arm. Das hat mir gefallen, aber sag mir, wo wir sind. Und warum kommen wir nicht an? Ja. Sag mir, wo wir sind. Und warum kommen wir nicht an? Warum hast du mich aufgefangen? Ich wollte fallen für immer. Und wir werden wieder wein. Auch im Sommer. Ja, ja. Warum hast du mich aufgefangen? Ich wollte fallen für immer. Wo führt das mit uns hin? Kannst du mich erinnern? Ich hab dieselbe Melodie in meinem Kopf für immer. Lieber zwischenzeitlich weg, aber doch für immer. Und alles, was ich liebe, will ich halten für immer. Ja, alles, was ich liebe, will ich halten für immer. Ich hab nur 3, 4 Jungs um mich rum im Endkreis. Wir tun, was wir können gegen die Vergänglichkeit. Was übermorgen geht, hat mich nie gekümmert. Und ich weiß nicht, was gestern war, aber will mich erinnern. Es hat sich alles verändert. Ja, ja, ja. Kannst du sehen, kannst du sehen. Es hat sich alles verändert. Ja, ja. Sag mir, wo wir sind. Sag mir, wo ich bin. Sag mir, wo wir sind. Und warum kommen wir nicht an? Ja. Sag mir, wo wir sind. Und warum kommen wir nicht an? Ja. Warum hast du mich aufgefangen? Ich wollte fallen für immer. Und wir werden wieder drin. Auf dem Zimmer. Ich bin aufgefahren, ich wollte fallen für immer. Wo führt das mit uns hin? Kannst du mich erinnern? Warum hast du mich fahren, ich wollte zu fallen für immer. Wofür das mit uns sein, dass du mich erinnern. Sehr geil, sehr geil. Wir werden doch langsam wach. Die Stimmen werden langsam warm. Als nächstes spielen wir einen sehr persönlichen Song. Wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit als bei den letzten Support-Sachen irgendwie. Ich will einen Song spielen, der mir selbst sehr viel bedeutet, den ich irgendwie auch so ein bisschen für mich selbst geschrieben habe, kann man sagen. Und zwar bin ich oft ein Typ, der sehr krass Dinge irgendwie verkopft. Zum Beispiel heute, ich war gestern Abend so im Bett und dachte mir so, ich spiele ja heute quasi viermal. Ich habe heute vier Konzerte quasi. Ich bin ja bei Zati noch Schlagzeuger so. Und wir spielen dann nachher noch ein Release-Konzert und bei dem Release-Konzert spiele ich auch noch Support. Das heißt, ich bin heute viermal auf der Bühne. Und ich dachte mir gestern, das ist crazy. Das hatte ich auch so noch nie, auch ein erstes Mal für mich. Und das ist sehr verrückt. Und ich habe mich gestern auch so zerkopft deswegen. So, ich dachte so, boah, damn, vier Konzerte, wie soll das alles klappen? Neue Setlisten und bla. Aber im Endeffekt werde ich hier gerade irgendwie sehr warm empfangen und es macht sehr viel Spaß und macht gar keinen Sinn, irgendwie mal Sachen so sich kaputt zu denken, weil am Ende wird alles gut. Und dieser Song bedeutet das ein bisschen für mich. Nehmt euch da nicht immer so ernst, Leute, wenn euch irgendwas bedrückt. Ja. Warum nimmst du dich so ernst? Nimm dich nicht so ernst. Das ist alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Fühl dich nicht so leer. Warum fühlst du dich so leer? Alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Warum nimmst du dich so ernst? Nimm dich nicht so ernst. Das ist alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Fühl dich nicht so leer. Warum fühlst du dich so leer? Alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Ja, immer wieder fällt mir auf, ich halte viel für selbstverständlich. Ich liefere mir nach Hause, was ich brauche, wann ich will. Und immer wenn es dauert, werd ich sauer und bedenk nicht, dass da ein Mensch ist und mein Leben wie ein Film, weil ich schau einen Film auf Netflix und danach noch einen auf Prime. Auf Disney schau ich zwei, dabei schlaf ich einfach ein. Und wenn ich morgen aufwache, ist der Fernseher noch an. Hab ein Text von einem Homie und ein Text von meiner Mom und ich zeig mich nicht erkenntlich. Schreibe ewig nicht zurück, weil das man nicht vermisst, vergesse ich ständig. Ich habe Glück und davon viel und ungefähr tausende Privilegien und wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe tausende Dinge, die sind unendlich viel wert. Und trotzdem habe ich manchmal das Erinnern dran verlernt. Ich habe tausende Dinge, die sind unendlich viel wert. Und trotzdem jeden Abend diese Stimme. Warum nimmst du dich so ernst? Nimm dich nicht so ernst. Das ist alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Fühl dich nicht so leer. Warum fühlst du dich so leer? Alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Warum nimmst du dich so ernst? Nimm dich nicht so ernst, es ist alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Fühl dich nicht so leer, warum fühlst du dich so leer? Alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Warum nimmst du dich so ernst? Yeah. Nimm dich nicht so ernst, es ist alles nicht so schwer. Fühl dich nicht so leer. Yeah. Fühl dich nicht so leer. Nimm dich nicht so ernst. Nimm dich nicht so ernst. Nimm dich nicht so ernst. Es ist alles nicht so schwer, wie du denkst, mein Herz. Fühl dich nicht so leer. Okay, genug der traurigen Worte. Können wir noch einmal ein bisschen Party machen? Die Knochen warm bekommen. Ihr dürft euch gerne ein bisschen bewegen beim nächsten Song, wenn ihr Bock habt. Da lädt dazu ein. Da ist Loslassen und ist mit Esther Graf. Ja, ja. Alles, was ich habe, schmeiß ich weg, lass ich los. Ich schaue hoch in den Himmel und der Himmel wird rot. Liegt das an mir oder an dir oder der Generation? Will alles loslassen, steh unter Strom. Ja, sag, kommst du mit? Ich schau nur zu, wie's auseinanderbricht. Leute reden viel, ich hör denen zu, aber versteh die nicht. Leute wollen zehnstellig vergessen, nur das Wesentliche. Leben ist nicht Part zu machen, leben nicht den Augenblick. Ich brauch im Augenblick, kauf mehr als dich und deine Leichtigkeit. Gib mir nur ein Wort und ich lass all die scheiß Gedanken sein. Schau nach oben, langsam wird der Himmel rot. Sag mir, wo du bist. Ja, ja. Alles, was ich habe, schmeiß ich weg, lass ich los. Ich schaue hoch in den Himmel und der Himmel wird rot. Liegt das an dir oder der Generation? Will alles loslassen, steh unter Strom. Alles, was ich habe, schmeiß ich weg in den Himmel. vergesse ich regelmäßig, wie schlecht diese Welt ist. Ja, wie schlecht diese Welt ist. Ich hab was gemacht, auch ohne Ellenbogen. Ihr kriegt mich nicht mehr weg, ich scheiß auf jede Quote. Niemand kann mich halten, lass sie sehen, dass es klappt. Ich hab's einfach gemacht. Alles, was ich habe, schmeiß ich weg, lass ich los. Ich schaue hoch in den Himmel und der Himmel wird hoch. Liegt das an mir oder an dir oder der Generation? Will alles loslassen, stehe unter Strom. Und alles, was ich habe, schmeiß ich weg in den Wind. Ich weiß, woher ich komme, aber weiß nicht, wohin. Liegt das an mir oder an dir oder der Generation? Will alles loslassen, stehe unter Strom. Und ich lasse alles los. Oh, es geht weiter. Alter, der nächste Song handelt von Jan, der Unmengen roten Wein tragen gestern Abend und deswegen noch ein bisschen Zeit braucht, um warm zu werden. Ey, okay, komische Frage, kann ich mein Bett mit dir teilen? Komische Sache, ich bin nicht gerne allein. Sachen, die Dealer haben, die mag ich dann klein. Maschen, die Spieler haben, die fallen mir nicht ein. Ich schau dich zu lange an, mein Schiff ist zu schön. Ich mache manche Sachen, die findest du so unmöglich. Du machst manche Sachen, die finde ich ungewöhnlich. Aber ich schwör, ich könnte mich dran gewöhnen. Ich seh dich an, ich seh dich an. Und ich mache das in deinem nicht unmöglich. In deinen Lippen blau, und ich hätte immer blau. Ich glaube viel zu viel, auch wenn daraus die Klasse ist. Ich klingel alle wach, heute Nacht. Jedes Haus stellt dein Name an jede Mauer in der Stadt. Ich schreibe deinen Namen an jede Mauer, weil es schön ist. Keine Ahnung, was du mit mir machst. Und wenn du mich ansiehst, dann ist es um mich geschehen. Keine Bewegung, dreht sich nur der Planet, ja. Ich weiß nicht, wie spät, aber bleiben wir noch länger, bis die Sonne aufgeht. Keine Gedanken hab ich übrig zum Verschwenden, ich bin hier. Bin kurz davor, alles zu beenden, neben dir. Und ich halte deine Hände, weil ich sehe, wie du frierst. Deine Lippen werden blau, aber du bleibst bei mir. Schon komisch, ja. Da draußen haben wir minus 10 Grad, aber ich spür's nicht, ja. Ja, ja, ich seh dich an und mir wird warm. Ich seh dich an, ich seh dich an. Und ich mache das im Dauern nicht unmöglich. In deinen Lippen blau und ich werd immer blauer. Ich glaube viel zu viel, auch wenn darauf steht, dass es will. Ich klingel alle wach, heute Nacht. Jedes Haus schreibt den Namen an jede Mauer in der Stadt. Ich schreibe deinen Namen an jede Mauer, weil es schön ist. Keine Ahnung, was du mit mir machst. Wundervoll, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ey, wir sind schon da angekommen. Crazy. Habt ihr was zu trinken? Ich hab gerade was zu trinken. Ihr habt alle nichts zu trinken. Geht es auch früh am Morgen. Na ja, gut. Trinkst du weiter oder fängst du gerade an? Perfekt. So muss das sein. Da haben wir noch Zeit ein bisschen, oder? Schon, oder? Wir wussten nämlich nicht, ob wir den Song spielen wollen. Der ist jetzt noch mal ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, das ist okay hier. Wir sind ja alle noch nicht so ganz wach. Ich merke das schon, ich merke das schon. Deswegen lass den gerne spielen. Der nächste Song ist auch ein sehr, sehr bedeutender Song für mich. Das ist der erste Song, den ich hier rausgebracht habe. Tatsächlich, unter meinem eigenen Projekt. Und den habe ich irgendwie in einer Zeit geschrieben, wo ich so ein bisschen lost war mit diesem ganzen Mucke-Ding. Ich bin nach Berlin gezogen, irgendwie um Musik zu machen. Und dann war diese ganze Sache mit Zati halt so ein bisschen on hold, weil er dumme Verträge unterschrieben hat. Ja, und dann dachte ich, ey, ich habe immer selber auch Mucke gemacht, immer auch selber geschrieben und habe dann halt deshalb irgendwie diesen Song rausgebracht. Und der kam echt gut an. Und jetzt bin ich hier und mache selber auch irgendwie noch mein eigenes Projekt so. Das macht sehr viel Spaß. Und deswegen, ja, habe ich diesem Song auch sehr viel zu verdanken. Und der heißt Wo bin ich? Bin ich? Und wie bin ich hier eigentlich gelandet? Die Stadt ist mein Zuhause jetzt. Und die Stadt macht mir so Angst. Manchmal will ich nach Hause gehen. Manchmal will ich nicht weitermachen. Manchmal hab ich schon aufgegeben. Nur um das dann wieder aufzugeben. Ich sage allen, es wäre okay. Und ich sage mir, es wäre okay. Dabei hämmer ich mit dem Kopf gegen die Wand, weil ich komm einfach nicht an. Ja, ja, ich komm einfach nicht an. Ich verliere den Verstand. Und dabei hämmer ich mit dem Kopf gegen die Wand. Wo bin ich? Und wie bin ich hier eigentlich gelandet? Die Stadt ist mein Zuhause jetzt. Und die Stadt macht mir so Angst. Wo bin ich? Und wie bin ich hier eigentlich gelandet? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Okay, wir sind beim letzten Song. Richtig, Jan. Richtig. Richtig. Und wir müssen noch einmal, ich weiß, es ist früh am Morgen. Dankeschön. Danke, vielen, vielen Dank. Es ist weiß, es ist früh am Morgen, ihr habt das Wochenende in den Knochen. Aber könnt ihr einmal mit mir singen? Aachen. Es ist auch ganz einfach. Ich mach quasi immer vor, ich muss helfen. Ne? Und ihr macht einfach immer zusammen mit Jan nach. Okay? Ist ganz einfach. Manche von euch brauchen auch, ihr kennt das schon, ne? Wir kriegen das hin gemeinsam. Okay, wir warten den nächsten Looper. Jo. Ja. Ja. Ey, kommst du heute vorbei? Komm vorbei. Für einen Moment oder zwei. Oder zwei. Kommst du heute vorbei? Komm vorbei. Für einen Moment oder zwei. Oder zwei. Kommst du heute vorbei? Komm vorbei. Für einen Moment oder zwei. Oder zwei. Alle lauter, kommst du heute vorbei? Komm vorbei. Für einen Moment oder was? Oder zwei. Okay, wie können wir das machen? Baby, ich kann nicht denken, du bist Felix. Ein Tier. Okay. Denn everything is nothing, bist du mal nicht bei mir. Jede kleine Sache wird von mir gleich analysiert. Denn du wohnst in meinem Kopf und ich bin gar nicht dafür. Ich weiß, es ist sehr viel und es braucht Grenzen und so. Doch ich gucke gerade blöd, so wie die Menschen und so. Doch wenn du willst, dann können wir uns treffen. Ja. Okay, Aachen, ihr seid dran. Ey, kommst du heute vorbei? Komm vorbei! Für einen Moment oder zwei. Endlich wären wir beide, ja. Bisschen zusammen alleine, ja. Ich weiß nicht, ob du mich magst, ja. Aber das ist auch egal, ja. Denn endlich wären wir beide, ja. Endlich mal ganz alleine, ja, ja. Baby, ich kann nicht denken, weil mein Herz schlägt so laut. Ich hoffe nur, du hörst es nicht und lass mich dann auch. Vielleicht bist du ein Keeper und wir sehen uns bald wieder. Aber wenn nicht, ist auch okay, ich hör da auf meinen Baum. Das ist ein Kraftakt, shit, ich glaub, ich brauch ein Stück Wasser. Und ich kriege kaum noch Luft, das ist so ähnlich wie Asthma. Ich bin wieder in dein DMs und schreib dir ein paar Zeilen. Es gibt mir richtig Mühe, hast du Zeit und kommst du heute vorbei? Komm vorbei! Für einen Moment oder zwei! Unendlich wären wir beide, ja. Bisschen zusammen alleine, ja. Ich weiß nicht, ob du mich magst, ja. Aber das ist auch egal,